Kapitel 6. Die körperliche Untersuchung. Übung 6.2. Hörverständnis. Beispieluntersuchung von Eva Schneider. Gut, Frau Schneider, nun würde ich Sie gern körperlich untersuchen. Dafür würde ich Sie bitten, sich bis auf die Unterwäsche freizumachen und dann auf der Untersuchungsliege Platz zu nehmen. Frau Schneider, jetzt möchte ich die Weite und Reaktion Ihrer Pupillen überprüfen. Dazu bitte ich Sie, Ihre Augen geradeaus auf meine Nase zu richten. Ich werde Ihnen mit einer kleinen Lampe abwechselnd in das linke und rechte Auge leuchten. Als nächstes würde ich Sie bitten, den Kopf gerade ausgerichtet zu halten und mit Ihren Augen meinem Zeigefinger zu folgen. Wenn ich hier drücke oder vorsichtig klopfe, tut Ihnen das weh? Nein, das ist kein Problem. Bitte öffnen Sie Ihren Mund und strecken Sie die Zunge weit heraus. Gut. Bitte sagen Sie A. A. Jetzt werde ich Ihren Hals untersuchen, insbesondere die Schilddrüse und die Lymphknoten. Bitte schlucken Sie einmal. Frau Schneider, jetzt würde ich gern Ihre Lunge abhören. Bitte atmen Sie durch den offenen Mund tief ein und aus. Ich klopfe nun vorsichtig auf Ihren Rücken, um die Lungengrenzen und die Verschieblichkeit der Lunge zu testen. Bitte atmen Sie noch einmal tief ein und halten Sie dann die Luft an. Und wieder weiteratmen. Als nächstes untersuche ich Ihr Herz und taste nach Ihren Pulsen. Frau Schneider, bitte drehen Sie den Kopf einmal nach links. Damit ich am Hals besser hören kann, würde ich Sie bitten, noch einmal kurz die Luft anzuhalten und weiteratmen. Gut, jetzt möchte ich noch Ihren Bauch untersuchen. Bitte stellen Sie die Beine auf, legen Sie Ihre Arme an Ihre Seite und versuchen Sie, den Bauch zu entspannen. Zuerst werde ich den Bauch abhören. Nun taste ich vorsichtig Ihren Bauch ab. Bitte sagen Sie mir Bescheid, wenn es irgendwo unangenehm ist oder sogar wehtut. Jetzt möchte ich noch nach der Leber tasten. Dafür bitte ich Sie, in den Bauch ein- und auszuatmen. Frau Schneider, jetzt möchte ich noch Ihre Arme und Beine untersuchen, dabei natürlich besonders Ihr rechtes Bein. Ich werde Sie als nächstes mit einem Wattestäbchen auf jeweils der linken und rechten Körperseite berühren. Bitte sagen Sie mir Bescheid, falls Sie irgendwo einen Unterschied zwischen den beiden Seiten bemerken sollten. Nun werde ich noch Ihre Reflexe klopfen. Bitte versuchen Sie, Ihre Muskeln locker zu lassen und sich zu entspannen. Gut, Frau Schneider, das reicht erst einmal für die körperliche Untersuchung. Im Großen und Ganzen konnte ich bis auf die Schwellung und Rötung Ihres rechten Unterschenkels keine Auffälligkeiten finden. Ursächlich für die Schwellung des Beines ist wahrscheinlich eine Thrombose, das heißt eine Verstopfung einer Beinvene. Dafür sollten wir noch eine Ultraschalluntersuchung machen, die ich gleich anmelden werde. Sie können sich aber jetzt erstmal anziehen. Vielen Dank. Danke, Herr Doktor.